14. Tagebücher des Ersten Weltkriegs. Von Christine Sievers und Nikolaus Schröder. Die Verwundung. Nun kamen die ersten Bahren. Lauter Leute mit weißen, blutgetränkten Verbänden. Das ist Krieg. Gegen die mit schwarzer Blutkruste bedeckten Gesichter, die beschmutzten Uniformen, stachen die grellen, weißen Verbände ab. Das Zeichen der Liebe. Bald war eine große Anzahl wimmernder, stöhnender Menschen am Verbandsplatz. Manche stießen tierische Laute des Schmerzes aus. Nur gut, dass man bei den Soldaten nicht die Wunde selbst, sondern meist nur die blutbesudelte Stelle der Uniform sieht. Es lagen eine Menge Schwerverletzte da. Unter anderem der Mann, der mir gestern gesagt hatte, er wäre erst 3 Tage im Felde. Ergreifend stöhnte ein junger Füsilier mit letzter, unverständlicher Stimme hervor: Ich werde nicht wieder. Jeder sah es. Seine Lippen und Augenlider waren ganz blau. Ein dicker Sanitäter, der dabei stand, schüttelte gutmütig seine Hand. Oh, Kamerad, das sag nicht, tröstete er. Leutnant Häuser wurde heruntergebracht, gaskrank. Famoser Kerl. Dem Leutnant Weißenborn beide Augen ausgeschossen. Wenn die Schweinerei, wie wahrscheinlich, noch viel länger dauert, wird zuletzt überhaupt niemand mehr da sein. In deutschen Schulen gibt es schon lange kein Siegfrei mehr. Aus der Kette von Blitzsiegen ist ein gesamteuropäischer, ein Weltkrieg geworden. Im Westen macht ihn ein Bündnis aus Stahlbaronen, Wirtschaftsbossen und Militärs zu einer gigantischen Materialschlacht. Immer ausgefeiltere Waffen werden entwickelt. Tanks, Aeroplane, Maschinengewehre werden in Stellung gebracht. Sie sollen nicht nur töten, sie sollen verstümmeln, verletzen, Angst und Schrecken verbreiten. Im Osten ist ein Ringen im Gang, bei dem die Logistik versagt. Hier wird auf beiden Seiten der Front gehungert, verbreiten sich Seuchen, herrscht blanke Not. Nur an jungen, schlecht ausgebildeten Soldaten gibt es keinen Mangel. Soldaten, denen, wenn nicht der Tod, zerschmetterte Glieder bevorstehen, Amputationen oder Vergiftung. Bis dahin nie gekannte psychische Krankheiten treten auf, Versehrte überall. Zu Hause werden Frauen und Kinder mit einem Grauen konfrontiert, auf das sie nicht vorbereitet sind. Als wir Sturmweite vom Feind gewesen waren, kam der Befehl, nur schießen, was jeder kann, bis die Reserve kommt. Die war aber noch weit weg. Schoss an jeder, was er konnte. Dacht mir schon. Lang darf's nicht mehr dauern. Der Befehl lautete, nur halten bis zum letzten Mann. Der Feind bemerkte, dass bald Reserve nachkommen wird, indem unser Häuflein schon ganz klein war, da wir doch den ganzen Tag viele Verluste hatten. Er machte Sturm auf uns. Was sollten wir ein paar Männer machen? Wir schossen, was wir konnten. Da traf mich eine Kugel in die Brust, dass mir das Blut sofort durch den Mund und durch die Nase kam. Wie viel hatte ich das Gewehr noch schussbereit in den Händen? Sprangen 2 Russen auf mich zu, weil sie glaubten, ich werde noch schießen. Der eine packte mich am Genick, der andere versetzte mir einen Stich. Er hat es wohl auf die Brust abgesehen, traf mich aber auf dem rechten Oberarm. So war ich wehrlos und gefangen. Der österreichische Bauer Karl Kasser hat noch Glück. Zwar ist er in russische Gefangenschaft geraten, aber er ist gefunden worden. An seinem Frontabschnitt werden Verluste nur noch numerisch erfasst. Seine Kompanie ist fast aufgerieben. Seit Tagen haben die Soldaten kaum zu essen, seit Wochen regnet es und die Munition ist knapp. Seit einem Jahr ist er im Krieg. Die österreichisch-ungarische Frontlinie zieht sich von Norditalien über den Balkan bis fast nach Kiew. Der Schmerz verdichtete sich, kroch aufwärts und stach wie eine Lanze. Mein Kopf wurde kleiner und kleiner, schrumpfte zusammen und begann sich wie rasend zu drehen. Mir schwindelte und ich öffnete die Augen. Ich lag im Lazarettkarren und starrte in den Himmel. Er war so blau, dass er meinen Augen wehtat. Marina Jurlova ist 16, als sie bei einem Angriff auf anatolische Einheiten im Kaukasus verwundet wird. Auf der Suche nach ihrem Vater, einem Oberst, hat sie sich einer Kosakeneinheit des russischen Zaren angeschlossen. Für Verwundete gibt es keinerlei ärztliche Versorgung. Über viele Tage wird Marina Jurlova zur Behandlung ins Hinterland transportiert. Die ganze Welt schien voll von zerfetzten und zerbrochenen Männern, von Stimmen, die fluchten und um Wasser baten. Und keine Frau war da, nicht mal eine Schwester. Ein langer Zug von Karren bewegte sich zum Lazarett. Sie rumpelten unbarmherzig über die Unebenheiten der Straßen. Die Eisenbahnlinien waren vollständig mit Munitions- und Truppentransporten verstopft. Wenn es zu regnen begann, warf man Zeltbahnen über uns, aber immerfort rutschten sie herunter. Und ich wälzte mich wild hin und her, um mein Gesicht von den nassen Stoffbahnen zu befreien. So vergingen 10 Tage. Endlich hat die Kolonne Shusha in Berg Karabach erreicht. Hier im Süden des Zarenreichs liegt ein kleines Krankenhaus mit einem Arzt, einer Handvoll Sanitätern und viel zu wenig Platz. Mein Bein war bis oben hin auf das Dreifache seines normalen Umfanges angeschwollen und sah ganz schwarz aus. Der junge Arzt starrte darauf und pfiff durch die Zähne. Sofort ins Operationszimmer, sagte er. 2 Sanitäter hoben mich auf und legten mich auf eine Bahre. In diesem Augenblick hörte ich den jungen Arzt sagen, schade, aber das Bein muss amputiert werden. Im Ersten Weltkrieg sind Tetanusimpfung und Penicilline noch unbekannt. Die Amputation von Armen und Beinen ist die einzige Möglichkeit, um Blutvergiftung zu behandeln. Allein in Russland werden während des Weltkrieges mehr als 1 Million Amputationen vorgenommen. Viele Soldaten sterben an Infektionen und hohem Blutverlust. Die Sanitäter nahmen meine Bahre und trugen mich einen langen Flur entlang und eine Treppe hinauf. Je näher wir kamen, desto stärker schwoll mir ein süßlicher Geruch entgegen. Er durchwehte das ganze Lazarett. Mir wurde übel. Das Entsetzliche war nur wenige Schritte entfernt. Was konnte ich tun? Nur nicht ohnmächtig werden. An der Westfront ist die Versorgungslage besser. Nach den unerwartet hohen Verlusten der ersten Kriegswochen und der alle Berechnungen übersteigenden Zahl von Verwundeten ist auf allen Seiten fieberhaft an einer neuen, effektiven medizinischen Versorgung gearbeitet worden. Freiwillige Helfer werden rekrutiert, Krankentransporte organisiert, mobile Lazarette und OP-Punkte eingerichtet. Gleichzeitig werden die Waffen weiterentwickelt und den Bedingungen des Stellungskriegs angepasst. Kaliber und Durchschlagskraft werden größer. Die Reichweite der Geschosse nimmt zu, ihre Splitterwirkung auch. Es geht darum, möglichst viele Soldaten zu verletzen und kampfunfähig zu machen. Verletzte kosten mehr Geld, blockieren die Logistik, binden Kräfte. Das Royal Army Medical Corps der Briten ist großzügig und professionell ausgestattet. Nur versorgt es jetzt nicht länger das kleine Expeditionsheer der Kolonien, sondern wird für die neu gegründete Freiwilligenarmee gebraucht. Besonders Frauen aus der Mittel- und Oberschicht haben sich zu Tausenden als Rotkreuzschwestern gemeldet. Heute Abend brachte Dr. Hector Munro seltsam gekleidete Damen aus Gent zu uns. Mit ihren Knickerbockern, Gamaschen und Caps dachte man anfangs an eine Maskerade. Aber ich glaube, sie leisten hervorragende Arbeit. Es gehört zur zweifelhaften Seite des Kriegs, junge, hübsche englische Mädchen in Khaki und schweren Stiefeln zu sehen, die aus den Schützengräben kommen, wo sie keine 100 Meter von den feindlichen Linien entfernt, Verwundete geborgen und auf Bahren weggetragen haben. Wonderful little Valkyries in Knickerbockern. Ich bewundere sie sehr. Sarah McNaughton, eine aus der Oberschicht stammende Schottin, hat schon den Burenkrieg in Südafrika erlebt. Jetzt ist sie Dr. Munros Flying Corps zugeteilt. Bei Schock, Kälte, Blutverlust und zur Stärkung der Moral ist Alkohol das Allheilmittel. Vor Sturmangriffen werden in allen Schützengräben der Front Schnapsrationen verteilt. Auch als Betäubungsmittel wird Alkohol immer noch gebraucht. Bei Operationen wird schon Chloroform eingesetzt und Morphium als Schmerzmittel verabreicht. Für die deutsche Armee hat Bayer ein hochwirksames Präparat im Angebot, das scheinbar keine Nebenwirkungen hat: Heroin. Es wird selbst bei leichteren Verletzungen eingesetzt. Auf den Verbandsplätzen hinter der Front arbeiten die Feldärzte und Sanitäter nach einem neuen System der sogenannten Triage, das drei Kategorien unterscheidet. Kampffähige Verletzte werden nach einer ersten Versorgung wieder zurück zu ihrer Einheit geschickt. Schwerverletzte mit der Aussicht auf Rettung werden auf Lazarette verteilt. In der dritten Kategorie werden aussichtslose Fälle erfasst. Eine medizinische Versorgung unterbleibt, um Ressourcen zu schonen. Was um Himmels Willen ist das? Öffnet sich die Hölle unter unseren Füßen? Sind wir am Rand eines feuerspeienden Vulkans? Der Schützengraben füllt sich mit Flammen, Funken, beißendem Rauch. Atmen ist unmöglich. Die Deutschen beschießen uns mit flüssigem Feuer. Ich riss beide Arme vor mein Gesicht, um die Augen zu schützen. Und all meine Vernunft verließ mich. Meine Augen konnten nichts mehr sehen. Ich stammelte nur noch vor mich hin. Es war der Hauch des Todes, den ich spürte. Die Leute sagen, er sei kalt, aber er ist heiß. An der Westfront erlebt Korporal Louis Bertas einen der ersten deutschen Flammenwerfereinsätze. Der gelernte Fassmacher ist immer gegen den Krieg eingetreten. Jetzt erlebt er ihn von seiner furchtbarsten Seite. Si tu as la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as la joie au cœur, frappe tes mains. Zu Hause im Languedoc hoffen seine Frau und zwei Kinder, dass Louis Bertas Verdun überlebt. Si tu as la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as la joie au cœur, claque la langue. Auf dem Boden lag stöhnend eine arme Seele. So entstellt, dass es unmöglich war, festzustellen, um wen es sich handelte. Seine Haut war vollständig schwarz. Er sang im Delirium Lieder aus seiner Kindheit, redete mit seiner Frau, seiner Mutter, sprach über sein Dorf. Überwältigt von Müdigkeit und Erschöpfung kauerte ich mich auf den Boden. Der Sterbende lag mir gegenüber. Einen Soldaten in Agonie vor Augen schlief ich ein. Eine mondlose Nacht hat sich über den Schützengraben gelegt, in dem Louis Bertas neben dem Schwerverletzten kauert. Als der Morgen graut, schreckt er aus seiner Erschöpfung hoch. Ein Kamerad verteilt Kaffee. Was war das? Wir hatten erwartet, dass der Verbrannte jeden Moment sterben würde. Wir wollten ihn über den Graben nach draußen werfen und nun verlangte er plötzlich seinen Kaffee. Er trank drei Viertel meines Bechers mit einem ekelhaften Schlürfen, aber es schien ihm tatsächlich zu bekommen. Sanitäter haben ihn später geholt. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Die Flammenwerfer verursachen entsetzliche Verbrennungen. Die Soldaten ertragen es schwer, wenn sie ihre verwundeten Kameraden im Niemandsland oder im Schützengraben zurücklassen müssen. Oft vergehen Tage, bis der Tod eintritt. Den Flammenwerfern kann die französische Armee kaum etwas entgegensetzen. Aus deutscher Sicht ist ihr Einsatz bei Verdun zunächst äußerst erfolgreich. Geländegewinne können gemacht werden. Doch die psychologische Wirkung ist zweischneidig. Denn auch die Soldaten am Flammenwerfer halten es kaum aus, zuzusehen, wenn ein Mensch vor ihren Augen verbrennt. Dazu kommt die Gefahr, selbst in Brand zu geraten. Und im Stellungskrieg sind die Trupps mit der sperrigen Ausrüstung gut auszumachen. Der menschliche Körper mit seinen 2 Quadratmetern Oberfläche stellte eine Zielscheibe dar, die gegen den Eisenstrudel von Maschinengewehr und Feldkanone nicht mehr unbeschädigt an die verteidigte feindliche Stellung heranzubringen war. Der Verteidiger konnte nicht vor dem Sturme niedergekämpft werden, weil ihn die fliegenden Eisenteile in seiner Stellung nicht erreichten. Es war eine Sache der naturwissenschaftlichen Fantasie, diesen Zustand vorauszusehen und auf Abhilfe zu verfallen, die der Stand der Technik möglich macht. Diese Abhilfe ist der Gaskrieg. So lobt der deutsche Chemiker Fritz Haber seine Erfindung, deren erste Einsätze er selbst überwacht. Wer die Gaswolken überlebt, wird nicht selten blind, erleidet Hautverätzungen oder bleibende Lungen- und Nervenschäden. Es gibt kaum verlässliche Angaben über die Gasopfer. Bis zu 20.000 Tote können es bei Kriegsende allein an der Westfront gewesen sein. Die Zahlen an der Ostfront, wo Gas ebenfalls in großem Umfang eingesetzt wurde, sind unbekannt. Habers Erfindung setzen die deutschen Truppen zunächst in Ypern ein. 180 Tonnen Chlorgas werden aus 6000 Stahlflaschen freigesetzt und vom Wind über die Schützengräben der Alliierten gedrückt. Die Kanadier und Engländer, die aus Ypern zu uns strömten, sahen furchtbar aus. Die Krankenhäuser waren überfüllt. Die strahlende Sonne schien durch die abgedunkelten Fensterläden auf hunderte von Betten und Bahren, die man noch in die letzten Winkel, Gänge und Zwischenräume gestellt hatte. Das Stickgas hatte eine wahrhaft diabolische Wirkung. Ich habe nie so verzweifelte Menschen gesehen. Sie litten unter allen erdenklichen Erstickungssymptomen. Selbst im tiefsten Schlaf schüttelte es sie wie die zitternden Flanken abgekämpfter Pferde. Es ist Wahnsinn. Tausende junger Männer einfach zu vernichten. Ich bin es so leid, diesen Schmerz zu sehen. Der chemische Krieg entwickelt sich zu einem guten Geschäft. Der Grundstoff fällt bei der BASF als Abfall bei der Schießpulverproduktion an. Höchst und Bayer sorgen für die Weiterverarbeitung. Anschließend teilen sich die großen drei der Branche den Gewinn, nach einem penibel berechneten Verteilungsschlüssel. Das Giftgas bleibt kein Monopol der Armee des deutschen Kaisers. Die Alliierten rüsten nach. Bald kommt es an allen Fronten zum Einsatz. Aha, Chlor. Ein Atemzug genügte, um Erinnerungen an die Chemiestunden ehemaliger Zeiten zu erwecken. Also Maske vor. Kaum hatte ich die Maske einen Augenblick vorm Gesicht gehabt, da riss ich sie auch schon wieder herunter. Ich war so stark gelaufen, dass die Luftzufuhr durch die Gasmaske nicht genügte. Außerdem schwitzte ich dermaßen, dass die Augengläser im Nu beschlugen und vollkommen undurchsichtig wurden. Ich riss die Maske also herunter, trotzdem ich gleich darauf heftiges Stechen in der Brust verspürte. Als Freiwilliger ist Ernst Jünger in den Krieg gezogen. Als Leutnant wird er an der Westfront eingesetzt. Im Tagebuch des zweiten Kriegsjahrs ist nicht mehr viel zu spüren von Lanzerromantik und Lässigkeit des Fahnenjunkers. Die Trage, auf der ich lag, wurde schließlich in einer großen Halle abgestellt. Dort lagen schon andere Soldaten und warteten. Das Schweigen um mich herum war gespenstisch in dieser pechschwarzen Dunkelheit. Als ich versuchte, mich aufzurichten, überkam mich eine ungewöhnliche Wachheit und ich spürte mein Fieber steigen. Die Krankenwagenfahrer, die ein- und ausgingen, vergaßen die Tür festzuschließen. Eiskalte Luft drang in den ohnehin schon kühlen Raum. Nichts passierte. Niemand kam, um sich unserer anzunehmen. Irgendwann erschienen zwei Sanitäter und stellten eine Trage direkt neben meiner ab, ohne sich auch nur einmal nach mir umzuschauen. Da wusste ich, dass hier etwas schrecklich schief lief. Christo, ich rief: »Hey, Kameraden, helft mir doch!« Erschreckt blieben sie stehen und der eine drehte sich zu mir um. In venezianischem Dialekt stammelte er: »Dio mio, tu non sei morto?« »Oh mein Gott, du bist gar nicht tot?« Vincenzo D'Aquila wacht in einer Leichenhalle des Krankenhauses in Udine in Norditalien auf, wo seine Bahre versehentlich abgestellt wurde. Danach fällt er ins Koma. 9 Tage lang. Er ist an Fleckfieber erkrankt, wie Zehntausende seiner Kameraden in den Schlachten am Isonzo. Der Sizilianer ist als Kind mit seiner Familie in die USA emigriert und in New York aufgewachsen. Im Frühjahr 1915 hat sich D'Aquila ohne Wissen seiner Eltern auf der San Guglielmo eingeschifft, um in der alten Heimat als Freiwilliger zu kämpfen. Er braucht Monate, um sich vom Fleckfieber zu erholen. Als Folge bleibt seine Psyche labil. D'Aquila hat religiöse Erscheinungen. Ich fühlte die göttliche Macht in mir. Sie stärkte mich. Ich wurde mir ihrer vollkommen bewusst. Was wäre, wenn ich der Welt den richtigen Weg zeigen würde? Jemand musste diese Kriegsmaschinerie anhalten. Die Meinung eines Irren? Oder war die Welt irre? Ich werde ihr den Frieden zurückbringen. Sono un profeta. Ein Prophet, der in sein Heimatland zurückgekehrt ist. Ich war gerade bis zu der Stelle gekommen, wo der Graben zum Kompanieführer abbiegt, als ein blödsinniges Trommelfeuer einsetzte. 50 Meter weiter wäre ich in Sicherheit gewesen. So war zum Glück eine der Nischen in der Nähe, die für Ordonnanzen und Meldegänger zur Deckung eingebaut sind. 3 Stollenrahmen in die Grabenwand eingelassen, das ist die ganze primitive Deckung, aber es ist immerhin etwas. Nun war der Teufel los. Es pfiff, heulte und krachte. Leichte, schwere Granaten, Schrapnells und so weiter. Man wurde ganz blödsinnig. Dieses Aushalten im Feuer ist eine starke Nervenprobe. Mit beiden Händen umfasste ich meinen Schädel und wartete geduldig ab. Lebensgefahr, Lärm, Überforderung. Die Gefechte zermürben die Soldaten. Wer nicht verwundet wird, ist psychischen Belastungen ausgesetzt, mit denen niemand gerechnet hat. Kriegszitterer wird man viele Heimkehrer später nennen. Nach seiner Genesung vom Fleckfieber wird Vincenzo d'Aquila zur Beobachtung in die geschlossene Abteilung des Lazaretts von San Osvaldo verlegt. Ich war überrascht und schockiert, zahllose, bedauernswerte menschliche Überbleibsel des Krieges vorzufinden. Dio mio, 2 von ihnen waren in einem Zustand eines unaufhörlichen Albtraums gefangen. Sie lebten in der Vorstellung, ihre Körper seien ein wandelnder Haufen voller Dreck. Ein anderer fantasierte, dass Läuse unter seinem Kopfkissen über das saubere weiße Laken krabbelten. In regelmäßigen Abständen, am Tag und in der Nacht, riss er sein Kopfkissen hoch, schleuderte es auf den Boden, zerquetschte die imaginären Läuse mit seinem Daumen und auf seinem Gesicht zeigte sich eine tiefe Befriedigung, als er sich am Ende wieder auf sein Kopfkissen legte. Che tormento infinito per questi poveri uomini. Vincenzo d'Aquila ist in einem Wachsaal mit 20 Betten untergebracht. Hier befinden sich erschöpfte, verwirrte, depressive und erregte Patienten, die einander wenig Ruhe lassen. Niemand weiß, wie mit vom Krieg traumatisierten Soldaten umzugehen ist. Eine verbreitete Methode ist die Bettbehandlung, die Heilung im und durch das Krankenbett. Das Ziel ist die Ruhigstellung von Geist und Körper. Besonders erregte Patienten bekommen ein Dauerbad verabreicht. Elfriede Kur ist 14 und lebt in Schneidemühl an der Ostgrenze des Deutschen Reichs. Ihre Großmutter hat mit den Frauen des Ortes eine Rotkreuzstation am Bahnhof aufgebaut. Tag ein, Tag aus rattern Züge durch Schneidemühl, bringen Soldaten und Waffen an die Front und Verletzte und russische Gefangene zurück. Die Feldgrauen sitzen in der großen Bude brüderlich zusammen, essen, trinken, rauchen, schreiben Feldpostbriefe, erzählen sich ihre Erlebnisse. Ich höre zu, man lernt immer mehr kennen. Elfriede hilft ihrer Großmutter am Bahnhof in der Bude, wie die Rotkreuzstation unter den Frauen genannt wird. Abends führt sie ihr Kriegstagebuch. Neulich waren 2 Soldaten da, ein langer Dunkler und ein kleiner Blonder, die mir besonders gefielen. Der lange Soldat sagte, ich will bloß von der Brückensprengung erzählen. Nein, erzähl das nicht, sagte der Kleine. Du weißt doch, lass mich erzählen, wehrte der Große ab. Wir waren 30 Kameraden, die abkommandiert wurden, die Brücke zu sprengen, weil da die Russen mit Nachschub rüber mussten. Unser Unteroffizier legte selbst die Sprengkörper. Auf einmal beim Graben stößt er mit seinem Spaten auf etwas Hartes. Er schaufelt vorsichtig drumherum. Plötzlich ein ohrenbetäubender Knall. Ich gleich ein paar Meter weggeschleudert. Als ich zu mir komme, ist die Brücke weg. Und von den 29 Kameraden sind nur noch abgerissene Glieder übrig. Arme, Beine, Leiber. Alles im Wasser und Blut, Blut, Blut. Der Kopf unseres Unteroffiziers war wie unterm Beil abgeschlagen und schaukelte auf der Narew. Schaukelte da so richtig spazieren. Die Feldmütze saß noch schief auf dem Ohr und eine Haarsträhne hing heraus. Er machte ein Gesicht, als wolle er sagen, Nanu. Plötzlich fing der große, lebensfrisch aussehende Mann heftig an zu zittern. Seine Augen wurden gläsern, die Nase spitz, das Gesicht gelb. Geschichten wie diese, Bilder von Soldaten mit fehlenden Gliedern, von Verstörten mit schweren Kopfverletzungen, von blutdurchtränkten Verbänden gehören jetzt zum Alltag. Heute bin ich in der Schule ohnmächtig geworden. Es war in der Religionsstunde. Fräulein Becker fragte, Elfriede, was ist los? Ist dir was? Auf einmal simste es ganz fein in meinen Ohren, als ob in beiden Ohren eine Mücke simste. Dann war es, als rausche ein See und alles fing an zu schaukeln. Ich konnte gerade noch sagen, nein, dann war es schön leicht und dunkel. Nachher lag ich auf dem Sofa im Lehrerzimmer und Fräulein Becker saß neben mir und guckte mich an. Sonst war niemand von den Lehrern im Zimmer. Sie fragte mich, ob ich nachts schlecht schlafe. Ich sagte ja. Sie fragte, warum? Ich sagte, weil die durchfahrenden Soldaten so laut singen. Hast du sonst noch Kummer? Fragte das liebe Fräulein Becker. Schon. Aber wie kann man zu einer Lehrerin davon sprechen? Tagebücher des Ersten Weltkriegs von Christine Sievers und Nikolaus Schröder. Die Verwundung. Es sprachen Jonas Beck, Bernd Hahn, Mareike Hein, Gregor Höppner, Lisa Jobt, Thomas Pohn, Camilla Rentschke und Max Tuveri. Der Erzähler Ulrich Nöten. Musik Maria Jonas und Holger Mertin. Technische Realisation Benno Müller vom Hofe und Barbara Göbel. Regieassistenz Sophie Garke. Regie Christoph Pragua. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2014. Am kommenden Sonntag geht es weiter mit 14 Tagebüchern des Ersten Weltkriegs. Die Sehnsucht. Informationen und Download der Sendung finden Sie unter wdr5.de und im WDR Feature Depot. WDR 5.